Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO DPU. Herzlich willkommen. Du. Ah, 1-1-0. Ja. Nee. 1-1-2, die Feuerwehrfolge. Oh, wo brennt's denn? Gibt es einen Gag-Alarm? Haben Sie Gags verschüttet auf der Autobahn? Oh ja, das geht es noch richtig. Der Giftnotruf 128, den kriegen wir auch noch dran, Freunde. Gag-Vergiftung. Dr. Tietz und Dr. Wilbert in den Gag-OP. So viele giftige Beeren, ne? Wir haben letztens in so einem kleinen Außenort gedreht und da gab es so eine ganze Hecke mit drei verschiedenen Beeren, die man alle nicht essen konnte, wo ich mir denke. Wo du erst am ersten standest, jemand musste rufen, nicht angehen, giftig! Ja. Und dann zwei Sekunden später, Florentin, auch da weggehen bitte, ist giftig. Generelle Regel. Drehregel, Florentin, geh nicht an Beeren, die nicht in Schüsseln angerichtet stehen. Wo ich mir auch denke, wie fucking arrogant sind Leute, die einen Garten haben, die sagen, nö, ich pflanze hier schon giftige Beeren an die Grenze zwischen mir und der Außenwelt, sodass kleine Kinder, die vorbeistriemen. Im Kindergarten. Kleine Kinder, die vorbeistriemen. Natürlich, als Elternteil muss man den Kindern natürlich beibringen, hier, pass auf, alles giftig. Aber man kann auch einfach sagen, nee, pass auf, wir können auch einfach schlicht keine giftigen Pflanzen mehr pflanzen. Verrückte Idee. Und Kinder gehen eh nicht mehr in den Wald, weil die bei Candy Clash die ganze Zeit am Bildschirm hängen und sich neue Herzen runterladen für viel Geld der Eltern. Gesellschaftskritik. Naja, ich würde sagen, es ist auch ein bisschen, die Natur ist aber auch gemein, weil die giftigen Pflanzen sind der Fingerhut, das klingt schon so süß. Man will die sind es, lecker. Man will es sich auf den Finger stecken, wenn man isst, stirbt man. Maiglöckchen, die kleinen süßen Maiglöckchen, man will sie mal in den Mund nehmen, ja, so klein süß sind. Wenn du isst, stirbst du. Die müssten Terrorseuche heißen oder sowas und nicht Maiglöckchen. Irgend so ein Sadist hat die Maiglöckchen genannt. Dann hier Eiben, diese kleinen süßen roten Beeren. Wenn du die isst, stirbst du. Ist aber oft so, dass Tollkirschen, sieht aus wie Kirschen, wenn du die isst, stirbst du. Und die heißen sogar tolle Kirsche. Ja, sollten Schlechtkirschen heißen. Okay, Tollkirsche soll ich nicht essen. Sauerkirsche, völlig in Ordnung. Tollwut. I'm getting mixed signals. Ist es toll oder ist es Wut? Ist aber oft so, dass schreckliche Dinge gute Namen haben. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg eingesetzt Senfgas. Ganz schreckliches Gas. Oder die man Wehrmacht. Lunge aus. SS. Klingt gut. SS, yam yam. Das klingt alles gut. War bestimmt irgendwie so eine nordkoreanische Foltereinheit namens Nyam Nyam. Wie heißen sie? Wir sind die Nyam Nyam. Okay, aber klingt gut. So kann man doch Feinde auch, weil diese ganzen Flieger, also das war ja auch bei Dunkirk so, diese Flieger, die so dann diese Streubomben streuen, ich habe keine Ahnung, diese Flieger, die so in Sturzflug kommen aus großer Höhe und dann diese Bomben zerstreuen, die haben doch auch so Namen und so. Die heißen dann irgendwie, auch die Panzer heißen ja Leoparden und so. Mhm. Und du kannst Feinde auch mürbe machen, wenn du das deine Flieger dann irgendwie so Teddybären nennst oder so. Nein, Leute, die fucking Teddybären kommt! Der kommt! Ja, vor allem, ich meine, es gibt natürlich den Leopard und den Tiger, aber dann gibt es halt Tiger! Auch Maus und Wiesel, glaube ich, gibt es auch. Ja, so kleine Truppentransporter, wo du einfach denkst, so, ja, ich bin der Mäuschen. Leutnant Weidenburg, ich bin Oberkommandeur von der Maus. Das ist nicht cool. Ja, das ist einfach nicht cool. Klaus von Dönitz, ich leite hier die ganze Maikäfer-Armee. Alle Maikäfer gehorchen mir. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, nur bei der Bundeswehr oder international, die Farbe der Panzer, ja, ist pink. Ist rosa. Und ich habe so ein Interview gesehen mit so einem Panzerkommandeur, der da saß. Und der rosa irgendwie, keine Ahnung. Infanterie ist blau, Artillerie ist gelb mit blauen Punkten. Und irgendwie Kavallerie hat so rote Sternchen. Man muss sie auch auseinanderhalten können. Also nicht sagt so, was ein riesiger Metallkoloss, was bist du denn? Ach, rosa. Okay, got it. Und dann haben die hat dieser Panzerkommandeur dann so erzählt, ja, unsere traditionelle Farbe ist ja rosa und Bundeswehr ist ja so ein Männerverein, ne? Da kannst du halt mit rosa nicht ankommen. Dann sagen die, ja, das kommt davon, dass früher die Panzereinheiten kommen von den Kavallerieeinheiten und früher, da haben die so über ihren Satteln so rote Tücher getragen, die Elite-Kavallerie. Also rot, also warum haben sie nicht einfach rot? Warum lassen Sie mich bitte kurz ausreden. Sorry. Und dann über die Zeit, weil die halt viel gekämpft haben, die Elite-Kavallerie, hat diese sich so abgenutzt und dann wurde dieses Rot, dieses Hermelin-Rot, dieses edle Rot, wurde halt zu einem Rosa. Also sind sie ja sowas wie abgenutzt? Sie sind so kampferprobt. Ich würde sagen, kampferprobt. Und davon hat sich halt das Rosa oder also Pink abgeleitet für unsere Leopard 4 Panzer-Todeslaser-Tornado-Einheit. Warum haben sie jetzt auch noch eine pinke Mütze auf? Ich reiche das nicht. Wie gesagt, im Gefecht haben wir Helme auf. Momentan ist es klar. Das warum muss der Panzer pink sein? Früher war mal das Tarnfarbe, ja, jetzt ist alles pink. Auch das leitet sich ab von den Husaren, die eine sehr erfolgreiche Kavallerie hat. Ja, mit den neongelben Panzern ankommen. Die weißen Plüschhandschellen müssen wir, das ist das vertraglich gewerkschaftlich, ist das geleitet. Aber und diese kleinen Pistölchen, wo vorne so dieses Peng raus. Ich glaube, wir kommen hier nicht Schild weiter. Ich glaube, wir machen eine gute Arbeit da unten im Libanon oder wo auch immer. Oder da ballern wir im schön. Im Nimmerland, meinen Sie. Da machen Sie gute Arbeit. Okay, wir brechen hier ab. Es wird nichts. Einfach, kann man einfach nicht ernst. Ich kann den Krieg auch nie ernst nehmen. Ich weiß nicht. Ich hoffe ja so ein bisschen. Oh, jetzt ist ja auch. Ich lese dann immer die Zeit, Eilmeldungen komplett auf mein Handy. Und jetzt will Donald Trump will Nordkorea ausmerzeln. Ganz komplett. Ist das Wort ausmerzeln? Ausmerzeln. Merkel. Oh. Und jetzt hoffe ich auch so ein bisschen, dass da ein bisschen. Da ist mir gerade eine Satire passiert. Ups. Tut mir leid. Es rutscht einem manchmal so raus. Man kann sich abschalten. Ich habe gerade satiert. Satiert. Mir, jetzt muss ich das alles wegwischen. Jetzt habe ich hier alles hinsatiert. Sorry, Satire. Alles voll satiert. Können Sie wieder aufhören, jetzt so hinzusatieren? Entschuldigung. Ich hoffe jedenfalls, dass da mal was passiert. Einfach mal ordentlich so, damit ich wieder Angst vor Krieg. Ich glaube, wir brauchen mal wieder alle Angst vor Krieg. Wir uns mal lustig machen über diese kleinen. Das stimmt. Krieg denkt sich auch so. Mars, der Kriegsgott, denkt sich, ja, aber ihr wisst schon, da fließt Blut und das ist schrecklich und die armen Witwen. Und immer mit euren Rovern, euren scheiß, immer wird man mit euren scheiß Mars. Die Drohnen fliegen ihm durchs Gesicht. Komm, Leute, es gibt auch kämpfende Menschen. Einfach schrecklich. Ja, die großen Kriege sind vorbei. Glaubst du, dass irgendwann, weil diese Drohnen werden ja so ferngesteuert. Also stelle ich mir das vor, dass jetzt so jemand steht mit so diesem Controller. PS1-Controller. Und so einer großen Antenne. Ja, und dann steht da unten. Es sind immer uncoole Leute. Also ich weiß nicht, ob du Leute kennst, die so. Ich habe auch damals mal ferngesteuert so ein Flugzeug gehabt. Und dann bist du halt immer bei. Also du bist als Kind nicht gut aufgehoben in dieser Gesellschaft von alten, dicken Männern mit so karierten Shirts, ja, auf denen so ganz groß Pädophil! Einfach so Pädophil draufsteht, so ein großes Schild. Und dann stehen die da mit ihren lächerlich großen Fernbedienungen, so großen Kopfhörern. Alle Erektionen. Alle ellenlange Erektionen, 2 Meter lang. Und dann stehen die da halt mit ihren riesen, diese lächerlich großen Modellflugzeugen und dann sausen die halt durch und können das auch gut, die könnten das interessant und cool gestalten mit Loopings und so. Nee, die wollen halt dann genauso fliegen, wie normale Flieger fliegen. Ja, wow, ja, geil. Und dann, das sind doch Leute, die dann auch im Ernstfall dann wahrscheinlich so diese Drohnenkriege, diese furchtbaren. Ja. Bring the pedophiles in. Wirklich so wir brauchen die Elite-Pädophilen. Genozidähnlichen Massenvernichtungskriege einfach mit diesen Drohnen. Dies werden die sein, die führen. So Leute mit so gelangweilt, so eine Brille, denn die dann vor so einem großen Controller stehen. Jedenfalls die auch immer so den Knüppel desinfizieren, bevor sie anfangen und dann so alle. Das muss genau reinlich sein. Sagutan. Aber auch so, also noch schlimmer, also wirklich, ich finde, das ist ja schon extrem langweilig. Modellflugzeug bauen und so, alles cool, kann ich mir vorstellen. Aber dann das fliegen lassen, es gibt kein Ziel, es gibt keine Herausforderung. Es ist einfach nur so, okay, können wir wieder heimgehen, jetzt instant, tschüss. Aber noch schlimmer, als ich das erste Mal kämpfe. Dein größter Feind, der Wind. Der Wind immer, und der macht, andere Eltern. Der schmeißt dir immer aufmerksame Eltern. Ja. Das ist auch gefährlich. Ja, aber die können dir immer ein Kreuz durch die Rechnung machen. Und so kleine Kinder, die versuchen, die mit Bögen abzuschießen, ja, die Flugzeuge, was wir früher gemacht haben, unsere Drachen. Aber was ja noch langweiliger ist, sind ja ferngesteuerte Schiffe, Boote. Einfach so, wir haben gecampt an einem See und dann kommen die da und wirklich und du denkst dir wirklich instant innerhalb von 0,3 Sekunden okay, hab keinen Bock mehr. Einfach so sofort, das fährt einmal raus, scharfe, ja, Kurve wieder zurück und zurück ins Auto. Ja, vor allem da gehört auch, also erstmal, die können dann nicht so schnell sein, weil die Motoren sind ja auch so klein und so und dann sind die auch so, also Fliegen ist zumindest was Tolles so, aber die meisten, viele Dinge schwimmen. Die kannst du einfach reinlegen, dann schwimmen die so schon so. Also Holz, du kannst einfach so einen Holzblock reinschmeißen, das schwimmt dann schon irgendwie. Aber die Kunst zu fliegen, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Weil dann schwebst du was durch die Luft, das ist cool. Aber tatsächlich in demselben Urlaub, wir fahren ja da schon seit Jahrzehnten hin. Und ganz früher, als wir noch kleine Knaben waren und Interesse an Technik und wie ist die Welt aufgebaut und wir bauen uns ein Luftgewehr, wow, und wir bauen uns ein Katapult, da hatten wir tatsächlich irgendwann mal die Idee, dass wir einen Wettbewerb machen, wer kann das beste Boot bauen, aber als klein und welches dann halt so irgendwie so groß wie halt ein Baguette oder sowas. Vielleicht du wirst nie erraten, woraus ich mein Boot gebaut habe. Lass mich erraten, Croissant. Und dann war die Aufgabe, jeder sollte ein Boot bauen und dann sollten wir gucken, welches am längsten schwimmt. Dann tun wir es in den See und gucken dann, welches am längsten schwimmt. Und wir alle schnitzen und bauen. Und MS Baguette ist direkt untergegangen. Ran, knusprig nochmal irgendwie überm Feuer rösten und so. Und alle kommen mit ihren Booten, mit Fähnchen und toll dekoriert ans Wasser, lassen es hin. Und einer unserer Freunde, der Pragmatiker, hat einfach eine leere Plastikflasche, schraubt den Deckel zu und wirft sie aufs Wasser. Einfach so, Ja, see you later, losers. Einfach so. Und wir alle so, oh. Er hat gewonnen, natürlich. Ja, natürlich hat er gewonnen, ja. Ich hab immer, ich war ein riesen Sandburg-Fan. Und dann gab's halt, ich war immer an der Ostsee in der Lübecker Bucht Urlaub machen. Und dann gab's da irgendwann mal Sandworld. Hast du jemals ein Sandworld miterlebt? Nee. Wo man, dann waren so Künstler, kamen dann an diesen Ort, irgendwo in Travemünde war das, und haben halt einmal crazy Sandburgen gebaut. Und dann so riesen so Prominente nachgebaut und so. Und dann konnte man halt da so ein Werkzeug kaufen halt, um das auch selber zu machen. Und dann habe ich mit meinen ganzen Freunden da im Urlaub, haben uns halt das Werkzeug gekauft und haben dann am Strand versucht, so Städte nachzubauen. Und es wurde so crazy gut irgendwann, weil das Einzige, was du brauchst, ist es nicht Skill, es ist nicht irgendwie künstlerisches Talent, du brauchst nur dieses Werkzeug. Einfach, du musst irgendwie, dass du Sand gut gerade machen kannst oder so, mit so Spachteln und so weiter. Und das haben wir halt alle gemacht und dann irgendwann kamen Leute an und haben Fotos gemacht, weil das so cool aussah, weil wir so Krokodile gebaut haben und so. Das war richtig geil. Und die Erwachsenen denken sich, okay, die machen seit 10 Minuten, sind besser als wir. Fuck. Ja, fuck. Und welche Prominenten haben die so nachgebaut? Sandy Warhol? Oh mein Gott. Ah. Aber auch so wie, kann man auch so einfach denken, es ist so offensichtlich, man bleibt in irgendwas Kindlichem hängen einfach. Ah, jetzt denk nach. Gut, denk nach von mir. Sand. Sandra Bullock. Sehr gut, sehr gut. Sand ohne Namen. Sandrew Garfield. Mhm. Ja. Sandrew Lloyd Webber. Sandy Owen. Arnold Schwarzenegger. Bradley Cooper. Matthew McConaughey. Sand. So, alle halt, einfach. Die haben alle nachgebaut. Okay, ich verstehe. Und du verstehst das System. Okay. Ja, die haben wirklich dann einfach krasse, so einen Eiffelturm nachgebaut und verschiedene. Dann hatten die auch so einen speziellen Sand tatsächlich, der sehr, wurde damals erklärt, sehr viereckig ist. Also der hat, wenn man mikroskopisch guckt, wenn man mikroskopisch guckt, dann sind es nicht so kleine abgerundete Sandkörner, kleine, sondern so kleine eckige. Mhm. Und die verkanten sich dann zueinander. Heißt, du kannst so Brücken bauen und dass sie zusammenbrechen. Was ich ein bisschen unfair fand, weil wir mit diesem herkömmlichen Scheiß Ostsee-Billigsand da unterwegs waren. Aber hat auch funktioniert. So dieser Sahara-Sand, dieses Pulver eigentlich fast, ne? Ja, ja, dieses Pulver. Reizt sich das Wüste? Ey, mal in die Wüste? Nee, mich reizt. Ich habe auch neulich so eine Doku beim Buddhismus angeguckt. Ich glaube, ich werde Buddhist. Ja? Ja. Aber was hat dich gehuckt? Was hat dich? Ich habe die ersten 5 Minuten geguckt, dann bin ich eingeschlafen. Ja, dieses ganze Meditationsding. Nirvana? Moment, ganz kurz. Das ist Buddhismus? Nirvana, ja. Wenn du die Erleuchtung hast, dann kommst du. Also wenn du erst bist wiedergeboren immer und immer wieder. Irgendwann hast du die Erleuchtung und dann kommst du ins Nirvana. Genau, soweit ich es verstanden habe, dass du strebst nach der Erleuchtung und meditierst und versuchst dein Ego und so alles gedönst. Aber wenn du dann erleuchtet bist, dann hast du die Wahl. Entweder du gehst ins Nirvana und bist dann so eine Art Gott-Engelswesen oder du kehrst wieder zurück auf die Erde und wirst dann Bodhisattva und lehrst dann den anderen Leuten, wie man selber erleuchtet werden kann. Kann aber auch Hinduismus sein. Und das bist du. Ja, genau. Also Nee, das stimmt schon, glaube ich. Egal. Aber nee, nicht egal. Weil mir ist aufgefallen, manche Religionen machen es nämlich gut. Die haben nämlich also Christentum hat es gut gemacht schon. Die haben halt das Kreuz, die haben das Jesus-Nummer, ist catchy. Alle haben es verstanden. Ja, Buddhismus, Hakenkreuz. Good job, guys. Ja, das einzige fucking Zeichen. Was ist bei euch los eigentlich? PR-Desaster. Ja, Buddhismus hat diesen fetten Typen, Buddha. Und einfach diese ganze Meditationsnummer. Cool, kaufe ich. Judentum. Weiß ich nicht genau, was da anders ist. Aber haben auch Jesus und Altes Testament und so ein Bullshit, diese okay. Öfen. Dann der Islam macht's auch clever. Mit diesen Muezzin, die durch die ganze Stadt brüllen, auf diesen großen Türmen und diese Richtung Mekka-Gedöns, der große Würfel, den die anbeten, der immer auf der gleichen Seite liegt. Ey, wenn sich das jemand ausdenken würde, wenn jetzt mal sagen, so, Freunde, pass auf, ich habe hier eine Serie über eine Religion, die einen großen Würfel hat. Alle denken so, fuck, und dann gibt's eine mit Kreuz, die bauen ganz hohe Türme mit Glocken drin. Verrückt. Ja, aber das ist alles, die haben alle so ihr Catch-Ding. Aber Hinduismus? Sorry. Hallo, der Punkt auf der Stirn, wie cool ist das denn? Nee, aber das weiß niemand, was das bedeutet. Klar, drittes Auge, damit sieht man. Drittes Auge? Ja, das ist das. Warum malen die kein Auge? Ja, das ist aufwendig, du musst das ja jeden Tag abschminken, glaube ich, oder? Das ist der Aufwand, weil das so aufwendig wie ein Auge zu malen, deswegen machen die einen großen Punkt. Du hast dann wie bei der Post, wo du so ein Kissen hast, wo du dann so die Dinge so anweichst, so hast du so ein ganz kleines Schwämmchen und dann so. Tup. Ich denke, die haben einfach so einen Pinsel an der Tür und wenn du rausgehst, läufst du eh dagegen und dann hast du so ein Ding auf der Stirn. Kann sein, das ist das dritte Auge. Warum haben die das da und nicht am Finger, so vor dem Zeigefinger. So, dass du hinter dich gucken kannst, ja, wenn eben du möchtest. Am Zeigefinger kannst du überall hingucken, ohne dass jemand sieht. Das ist viel schlimmer. Ja, stimmt, also auch, viel auch in die Zähne so. Oh, habe ich da noch was hinten? Ist wenn, da noch ein bisschen Mais dazwischen? Wenn Evolution schneller gehen würde, Evolution haben wir schon ein paar Mal besprochen. Viel zu langsam. Ich habe herausgefunden, es ist ja einfach nur Mutationen, die sich dann besser fortpflanzen als andere. Und die aussterben, die es nicht haben. Yeah. Und wenn Evolution schnell gehen würde, hätten wir doch einfach alle ein Auge auf dem Zeigefinger vorne. Der hat doch gewonnen, dieser Typ. Mit dem werden doch alle Frauen sofort schlafen, weil die sagen, diese Gene, die will ich weiter verteilen. Wie gut ist das denn? Weil ein Auge warum zeigt der da hinten immer auf mich? Du kannst überall hingucken, du kannst um Ecken gucken, du kannst unten drunter gucken, du kannst hinter dich gucken. Ja, aber wie funktioniert das? Siehst du dann das, was deine Augen sehen und das, was dein Finger sieht? Oder hast du eine Art Splitscreen oder so Bild im Bild? Oder? Ja, was glaubst du, was Ameisen haben, die 800 Augen haben? Verschiedene. Die sehen ja auch alles dutzendfach. Ja, die haben halt wie so eine 360-Grad-Kamera, das können wir uns halt nicht vorstellen, aber naja. Vor allem, wenn man unsere 360-Grad-Kamera sieht, haben die ein weirdes Bild. Die denken, die laufen zum kleinen Planeten. Das sieht lustig aus. Nein. So funktioniert das nicht. Aber ich glaube, du verstehst. Naja, wenn du so ein Auge am Zeigefinger ist, das Beste überhaupt. Das Problem ist der Sehnerv, dass der einfach nah am Gehirn sein muss. Ich glaube, wenn du einen Sehnerv durch den ganzen Arm verlegen musst, das ist eine heile Angenommen, Arbeit. Man verliert die Hand, dann kriegt man eine Prothese und so. Kann man dann sagen, ich will aber nicht die Regalprothese, die sie immer raushauen. Vanilla. Du kannst dir dann für jeden Finger was aussuchen. Du hast 5 Slots und kannst dann entweder sagen, entweder mehr Akkulaufzeit. Auge, Auge, Nase, Ohr, Auge. Und dann Auge, Nase, Ohr, großer C. Nein! Nein! Ah, shit, kann ich es nochmal ändern? Nee, das haben sie jetzt so eingeloggt. Nein! Ah, fuck. Ja, wird es ja in Zukunft geben. Captain Hook zum Beispiel, habe ich mir auch lange überlegt, warum der Haken? Und dann habe ich festgestellt, dass es ja tatsächlich so Leute gibt, die so Armprothesen haben, die das aber abschrauben können. Die, wenn jetzt irgendwie sie kriegen Schokopudding, dann schrauben sie die Kettensäge ab. Kein Witz. Und dann schrauben sie den, der ist auch riesengroß. Ein Riesenlöffel. Schrauben sie den Löffel und dann ab. Auch wenn sie Geburtstag haben, kriegen sie einen großen Lolli draufgeschraubt. Einfach so eine Wunderkerze. An Wunderkerzen Flammenwerfer. So eine Rammstein-Nummer, wo dir jetzt einfach so Feuer von rauskommt. Ja. Ey, das ist ja großartig. Genau, einfach Tante Erna ist gestorben. Sekunde. Haben die so ein Set? So eine Hand, um sich dann so einen Kopf zu lagen. So, oh nein. Da gibt es ja hundertprozentig irgendwo eine Figur in dem Comic, die das hat. Die sich immer erst die richtigen Sachen, die Gliedmaßen. Wir haben ja heute auch mal. Wir haben heute auch mal über die Paralympics gesprochen. Die Paralympics, die niemand interessiert, ja. Und die eigentlich total geil sind. Es sei denn, jemand bringt einen um. Dann haben wieder alle Interesse. Ja. Kotzt mich an, sowas. Aber die haben halt diese coolen, diese Weitspringer, die haben ja oft diese Beinprothesen. Mhm. Gibt es da nicht Milliarden Disziplinen? Weil warum können die Downies nicht Weitspringen machen? Warum können die. Ja, weil die halt. Ja, die können ja auch laufen. Ich weiß, sie brauchst du eine Geste nicht machen. aber warum machen die das nicht? Die können auch, oder warum machen die nicht fechten? Warum ist denen nur vorbehalten zu schwimmen? Ja, weil die schwimmen wollen. Du kannst ja auch nicht sagen, ja gut, ich habe jetzt 3 Beine, dann werde ich jetzt zur Spinne. Die sagen Wasser, weil sie Durst haben, nicht weil sie ins Wasser wollen, glaube ich. Warum machst du fest, dass sie Bock haben zu schwimmen? Wer würde eigentlich gewinnen? Also bei so einem 100-Meter-Sprint oder so, da treten ja immer so 10 Athleten an oder sowas. Ja, aber die haben alle eine Behinderung, richtig? Ich meine, es bei einer normalen Olympiade. So. Und nimm den Schlechtesten. Oh. Und lass den antreten gegen den Besten aus den Paralympics. Das würde ich mir anschauen. Ja, aber gut gegen böse. Ey. Dass sie halt einfach sich bekriegen gegenseitig. Dass sie ineinander reinlaufen. Der würde aber, ey, stell dir vor, der würde verlieren gegen den Paralympics. Selbst ich auch denke, Alter, ich trainiere mein ganzes Leben. Aber ich habe mehr Einschaltquoten. Naja, aber gewinnt die Oscar Pistorius-Leute? Gewinnen die nicht einfach gegen die? Weil die haben diese Prothesen, diese schneller Samuel Koch-Nummern. Die können auch viel höher weiter springen und so. Samuel Koch auf Platz 3. Sammel doch alle diese Känguru-Schuhe. Das sind doch nicht diese 4-Phasen-Stiefel. Die haben doch nicht. Doch, stimmt, das ist nicht dasselbe. Können die nicht. Kein Sammel Koch hätte der auch aus dem Stand auf so ein Hausdach springen können? Mhm. Weil die, wenn die richtig gebaut sind und so katapultähnlich, einen da oben, weil du landest ja auf den Füßen. Ich glaube, wenn sein Vater ihm entgegengekommen wäre, hätte er das geschafft. Dann schafft er alles. Haus. Ich schaffe alles, solange mein Vater mir entgegenkommt. Hast du damals live gesehen eigentlich? Nein. Ich habe das live gesehen. Nein, nein, nein. Doch, doch. Nein. Aber da hat man auch alles gesehen. Das ja, war alles volle gesehen. Latte. Dann haben sie aber angefangen, dann relativ schnell haben sie so Tücher davor gehangen. Und dann, wo haben die Tücher her? Die haben die immer da. Wir sind auf alles Decken. Vorbereitet, ne? Decken. Diese typischen, diese goldenen Decken kriegt man auch immer umgehangen, wenn man irgendwo einen Unfall mitbekommt. Damit man cool aussieht. Ja, damit man cool aussieht, wie ein Opfer aus Filmen. Damit, wenn deine Frau dich identifizieren muss, sagen, ja, das ist er. Entschuldigung. Aber holy shit, he's cool. Na, ich glaube, das ist so, die kommen auch so an, wir haben das mal im Film gesehen. Und dann hängen die einem das um und dann gehen sie wieder weg. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, warum die golden sind. Das ist krank, aber. Das ist aber kein echtes Gold, oder? Warmhalte. Ja, aber müssen die dafür extra golden sein? Nee, ich glaube, die können auch blau sein, aber es macht was her. Früher kann die Alufolie, dachte ich, immer hält warm. Ja, das ist doch, glaube ich, immer noch so. Wurde das nicht verhindert oder so? Ich glaub, aber hat sich Alufolie nochmal weiterentwickelt? Nee. Kriegt man ja nicht mit als normal Otto-Normalverbraucher wie wir. Aber hat sich das nochmal weiterentwickelt? War es vor 10 Jahren genauso gut wie heute? Wo ist Schluss? Ist da Schluss? Ist Alufolie das Beste, was wir herausbringen konnten? Naja, es gibt doch diese, die so kleine Bärchen einprägniert haben. Da werden Schritte nach vorne gemacht. Das stimmt. Schon clever. Was ist eher, Beispiel, du hast noch einen schönen Schüssel Kartoffelsalat. Ja? Hast nicht alles gegessen. Irgendwie dein Date ist leider nicht erschienen. Du hast alleine noch irgendwie 3/4 reingedrückt. Hm. Und jetzt gilt es, das Ganze zu konservieren für den nächsten Tag. Ja. Bist du ein Frischhaltefolientyp oder Alufolientyp? Tupper Guy. I'm the Tupper Guy. Oh, fuck. Oh, shit. Klar, Tupperdose. Warum hast du welche dabei? Warum sind da Preisschilder dran? 18 Tupperdosen. 18,99 € für die große? Das ist aber. Yeah. Zeig mal. Tupperdose. Und wie viele Deckel sind da dabei? Ah, der Deckel hat so ein Fenster drin, da kannst du reingucken. Ich habe auch so Zipper, komm, gibt's noch Tupper auch, toll. So mit den Zippern, die sind ganz toll. Ey, Tupper, die haben es auch richtig gemacht, mit den Events, die sie veranstalten. What? What? Das ist einfach nur eine Verpackungsfirma, die plötzlich so Events veranstaltet. Ich höre nur das Wort Event, da will mitmachen. Und ach, kauf alles ein, was ihr habt. Hat sich der Erfinder von Tupper eigentlich beerdigen lassen in einem Tupper-Sarg? Das wäre konsequent. Mal das wäre ein Tweet vor allem. Hau mal raus, hau mal jetzt raus. Die Frage einfach nur. Einfach die Frage. Das ist doch kein Gag. Und dann schreibt er so ein ernsthaft. Will ich wirklich wissen. Bitte, schnell. Ich bin allein gefangen im Zug. Aber das war immer der erste Gag, ne, beim Neo Magazin. Die One-Liner für den Monolog. Immer XY ist gestorben. So, der Erfinder von Twix ist gestorben. Und dann der erste Gag ist immer, oh, er wurde neben einem riesengroßen Riegel begraben. Ich frage mich, warum meine Ich frage mich, warum du nicht so erfolgreich warst als Vorliner. Oder der Erfinder von Bounty ist gestorben. Wird er jetzt am Boden einer Celebrations-Packung begraben? Sowas in der Richtung, was man essen will. Wir glauben nicht, dass du nächstes Jahr noch dabei sein wirst. Der Erfinder der Luftpumpe wurde begraben. Wird er jetzt mit 2 verschiedenen Ventilen begraben? Leute, bitte, meine Miete. So, aber es ist einfach immer der erste Gag gewesen. Das stimmt. Der Erfinder vom Billigregal wurde. Komm, das ist einfach für dich. Der Erfinder vom Billigregal ist gestorben. Er musste vor dem Begraben erst zusammengebaut werden. Mhm. Er wurde als 64 Teile und einem Schraubschlüssel geliefert. Ich habe, glaube ich, geschrieben damals, sie haben den Sarg nicht zusammengebaut bekommen. Sie wollten ihn erst begraben, haben den Sarg aber nicht zusammengebaut. Ne? Aber ich glaube, gewonnen hat aber einer, der dann tatsächlich sich auf die Person. Gewonnen. Und der One-Liner des Tages. Der am wenigsten beschissene Gag. Es ist schon interessant, wie Witze funktionieren. Machen wir uns auch Gedanken drüber. Ich glaube, es ist meistens einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, ein Lacher. Es ist immer das, was wirklich passiert ist, mit den ersten 3 Assoziationen irgendwie verknüpft zu einem einigermaßen, also Billigregal ist Schrauben nicht finden, nicht zusammenbauen können. Ja, wie so eine Gebrauchsanleisung fehlt. Genau, Schwedisch, so, Ikea, hat jeder zu Hause. Jetzt denkt euch da mal so rote Bindfäden und einer großen Korkleinwand. Ja. So, und dann denkt euch mal, von diesen Worten müssen wir jetzt irgendwie zu etwas in der Mitte kommen und rechts ist diese Beerdigung. So, was ist dazwischen? Was ist zwischen Beerdigung und Gebrauchsanweisung fehlt? Sag. Zack. Ja, und schon hast du einen Gag. Gags sind so einfach. Das ist im Grunde funktioniert Humor. Du kannst einen ganzen Sketch schreiben, in dem du einfach 2 Welten kollidieren willst. 2 Delfine wollen heiraten. So, jetzt nimmst du einfach alles, was du mit Delfinen assoziierst und alles, was du mit heiraten assoziierst und kombinierst es. Sie dürfen die Braut jetzt So, und solche Gags ballest du einfach einen nach dem anderen raus. Dann gibt's halt keine große Torte, sondern halt irgendwie ganz viele so von diesen dummen Fischen und dann schneiden die da rein. Und sowas, weißt du, dann kombinierst du einfach die Welten und schon hast du einen Sketch. Es ist simpel. Und ich glaube, die beste Comedy ist immer die, wo man das entweder auf diese Regel scheißt und einfach Erwartungen bricht, oder wo man nicht die ersten drei besten Erwartungshaltungen nimmt, sondern alles, was danach kommt. Im Grunde ist es dein Job, den vierten Assoziation Einfall zu nehmen. Der Zuschauer kriegt 1, 2, 3 hin, aber du kriegst die 4 auch noch hin. Und deswegen glaube ich ganz, ganz doll, dass Late-Night-Stand-Up eine Grenze hat. Weil alle Themen, die da kommen, sind meistens so Jenny Elvers, Lothar Matthäus, popkulturelle Themen, wo per Definition einfach nicht viele, weil die Leute sind nur bekannt, weil sie so ein, und immer noch im Gespräch, weil sie so ein paar Dinge haben, so ein paar Assoziationen, die jeder damit verbindet. Mhm. Beispiel Alkohol bei Jenny Elvers. Peter Altmaier ist dick. Ist dick, genau. Mehr weiß man über den aber auch gar nicht. Wie hieß er? Sabatin? Nee, Sarrazin. Sibelius? Nee, wie hieß der Pädophile? Ah, ja. Sebastian Edati. Ah, Edati. Ja, genau. Und das sind immer, und deswegen, wie gesagt, der gemeinsame Nenner muss natürlich auch beim Publikum bekannt sein. Und da diese ganzen Dinge nur aufgrund von ein, zwei Merkmalen bekannt sind überhaupt, kannst du halt nur mit gleichen Gags machen. Was war zuerst da? Das Vorurteil oder der Gag? Verhärten Gags, Vorurteile? Ja, voll. Und sobald du dann weiterkommst und die fünfte Assoziation nimmst, musst du aber schon dich eingelesen haben. Und dann weiß das Publikum nicht mehr. Was? Und wenn du anfängst, über Sebastians Geburtsdatum Witze zu machen, weil das die achte Assoziation ist, gerade weil er Geburtstag hat, so, und dann weiß aber niemand, wann hat der Geburtstag, keine Ahnung, so. Und dann fangen an, dass Leute am Publikum vorbei Witze machen. Und zur Not immer Wortspiele. Captain Cork. Weil du vorhin Cork gesagt hast. Captain Cork. Weil du vor 8 Minuten Cork. Comedy ist Timing. Ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt. Und deswegen glaube ich, hat Late-Night-Stand-Up hat eine gewisse Grenze und deswegen wird es nicht besser. Das ist meine These. Was? Hau mal eine These raus. Jetzt mal eine These von dir. Ich habe tatsächlich, weil ich immer die One-Liner Probleme hatte mit den One-Linern, ich habe mir irgendwann überlegt, ich schreibe einfach so Rezepte. So Formen, in die ich dann die Inhalte reindrücken kann. Ne? Der ganz klassischste Text, glaube ich, wo auch jeder zweite One-Liner ist, oder wie X sagen würde, Y. So. Und dann kannst du immer, wenn du eine Feedline kriegst, die sind ja oft so als Feedlines formuliert, wie Oscar Sibelius steht mit einem Fuß im Knast. Mit einem Fuß in der Kälte. Und dann kannst du wieder sagen, SPD hat 20%. Oder wie Peter Altmaier sagen würde, fettarm. So, easy. Du kannst einfach wie sagen mit Ja, und dann habe ich mir überlegt, man macht lauter solche Formeln. Ja, genau. Dies ist eine Formel. Beliebt ist auch, das ist ja genauso, als würde Ja. Das ist noch beliebt. Dann gibt es so ein paar Regeln halt einfach. Oder der X von Y. Genau. Ne? Also der ist der der Peter Altmaier Finnlands. So. Ja, genau, sowas. Aber das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Und mir sind noch ein paar eingefallen, auch sowas wie, oft sind es so eine kleinere Sachen, wie zum Beispiel das mit diesen, dass Inuit irgendwie 80 Worte für Schnee haben. Und dann kannst du ja auch sagen, keine Ahnung, das Saarland hat 80 Worte für Schatz, deine Leine sieht heute super aus. So ein Kram halt, ne? Aber das funktioniert nicht immer. Aber diese Inuit-Nummer hättest du auch sparen können. Ja. Das wäre genau der gleiche Gag gewesen. Aber gut, klingt ein bisschen komplizierter. Warum sagst du nicht einfach, Schatz, deine Leine, das ist einfach der Gag. Warum diese Inuit? Warum musst du bei allen Witz immer die Inuit mit reinziehen? Muttertag im Saarland. Oder wie die Saarländer sagen würde, Schatz, deine Leine sieht heute toll aus. Easy. Es ist so leicht. Es ist so einfach. Ich muss halt sagen, du hast ein wahnsinnig knitteriges T-Shirt an, oder? Das stimmt. Das fällt auf. Das ist unfassbar knitterig. Ja, das stimmt. Ich bin gerade umgezogen, tatsächlich. Ja, sieht man. Bei niemandem sieht man das so doll wie bei dir. Und ich habe echt das Krasseste, was es gibt. Und zwar habe ich, ich bin umgezogen und ich habe relativ viele von meinem Vormieter übernommen. Und ich finde auch immer noch so kleine Sachen von meinem Vormieter, was ganz interessant ist. Oh, ein zweites Badezimmer. Und Moment mal, diese Wand, wenn man eine Bombe davor legt, entsteht ein Loch und man kommt in einen zweiten Raum. Was er mir hinterlassen hat, ist eine Waschmaschine. Langweilig. Nee. Habe ich auch. Habe ich nicht. Nope. Waschmaschine plus Trockner. Du tust da deine Sachen rein, die sind dreckig. Und dann werden die gewaschen und dann werden die getrocknet und dann kommen die trocken und sauber raus. Trocken, sauber und knitterig. Ja, aber ultra knitterig. Meine Kleidung ist wirklich, es sieht einfach schrecklich aus. Weißt du, ich sehe einfach aus wie eine Zeitung. Früher hatte ich so einen Fehlkauf getätigt. Das war so ein, da war man, gerade kam man in dieses, ich kann nicht mehr mit meinen Pokémon-Shirts abends, man ging auch mal feiern. Mhm. Dann gab es diese ersten alkoholfreien Feten. Bei uns hieß es damals Dance-Votum. Das war in der Stadthalle immer. Da könnte man abends hingehen. Der Latein-LK lädt ein. Das Spektakulum Votum. Ja, und dann kam ich in dieses Hemdzeitalter und da habe ich einen Fehlkauf getätigt. Ich habe ihm so ein Knitterhemd angezogen. Mhm. Die waren dann so knitterig. Oh nein. Oh, das war so eklig. Also kariert. Oh, war, ich weiß, es war lila kariert, knitterig. Und es war so eklig. Oh. Und man musste das, um diese Knitteroptik beizubehalten, mit Tennisbällen waschen. In einer Waschmaschine. Warum? Du wolltest die Knitteroptik behalten? Nee, das Hemd wollte die Knitteroptik behalten. Ach so. Das Hemd hat drauf, stand drauf halt. Ich bestehe, Alter, sonst bin ich weg, ey. Ich bestehe auf Tennisbälle, wenn ich gewaschen werde. Naja, und das war halt echt, und so sieht es ein bisschen jetzt aus. Dein weißes Shirt in der Knitteroptik. Ey, das wird sich aber auch so durchziehen. Das ist einfach lächerlich, war alles, aber es ist ultra praktisch, Bügel, weil es einfach sofort trocken ist. Klassisch Bügeleisen. Das ist großartig. Bügeleisen. Das ist aber auch so schön langsam, das ist ja immer so das Klischee, dass man, so peinlich, dass man sich mit 30 noch ein Bügelbrett kauft, weil dann weiß jeder, dass man es davor nie gebraucht hat. Aber so wird es bei mir sein. Irgendwie, ich werde irgendwann mal einen Oscar gewinnen und dann werde ich sagen so, oh, Clooney, ich komme gleich, die Limousine liegt vor meiner Wohnung. Ciao, Clooney. Und dann fange ich an, noch schnell mein Smoking zu bügeln. Und dann geht's ab nach Los Angeles. Brumm, brumm, brumm. Da habe ich schon davor. Das ist, deine Vorstellung von Reichtum, dass du noch schnell deinen Smoking bügeln musst. Ja, mein teuren Smoking. Warum gehst du nicht in die Reinigung? Ja, weil da muss ich mit anderen Menschen reden. Warum lässt du dich nicht von deinem Lakaien Clooney in die Reinigung bringen? Da muss ich mit meinem Lakaien sprechen. Mein Lakai Kai. Aber Kai? Das ist doch bestimmt Lakaien, der mit deinem Lakaien spricht. Ich wäre gern so richtig reich. Ja, aber was bedeutet Reichtum für dich? Was ist der Freundschaft, Punkt? Viele Freunde. Nee, maximal viel Geld. Sehr viel Geld. Das ist mir 5 schon Millionen. 5 Millionen, die man auch so ausgeben kann. Aber versuch es anders auszudrücken. Versuch zu sagen, reich ist für mich dann, wenn ich nicht mehr sowas. Reich ist für mich dann, wenn ich beim Tätigen von Lustkäufen nicht mehr auf meinen Kontostand gucken muss. Tust du das denn momentan? Dass du, wenn du dir dein Boosted-Board kaufst, Ja, weil es theoretisch mein ganzes Erspartes in den Ruin treiben kann. Kleines Recap. Wie oft hast du dein Boosted Board benutzt, seitdem du es gekauft hast? Du meinst seit nach oder bevor ich hingefallen nach bin? Nach dem Ereignis. Also vor dem Ereignis bin ich dreimal gefahren. Und nach dem Ereignis bin ich noch einmal gefahren. Einmal noch. Es war Weißt du, wenn man als Kind ein Ereignis erlebt, dann kann es einen auch traumatisieren. Dann macht man das nicht mehr. Wenn dich ein Wal beißt, dann kannst du nicht mehr lange mit. Du bist auch mit deinem Hoverboard in deiner Wohnung gestürzt und hast ihm dann seitdem nicht mehr vertraut. Und jetzt passiert das exakt selbe, was ich dir auch prophezeit habe beim Boosted-Board. Und du, nein, ich werde damit jeden Tag zur Arbeit boosten. Ich würde mal so, man sagt ja manchmal so, das Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Nein. Stephen King. Stephen King schreibt spannende Geschichten, das Leben schreibt vorhersehbare Geschichten. Ja. Das Leben, dass ich davon runterfalle, dass ich nicht mehr berühre, war vorhersehbar. Total. Das ist eine Storyline, die ich nicht mehr akzeptiere. Du bist vor allem ein uninteressanter Charakter, weil du dich nicht veränderst. Du lernst nicht aus deinen Fehlern. Ich bin Sitcom-Charakter. Am Ende immer noch. Du bist ich bin Sitcom-Charakter. Ich bin vor der Folge genauso wie am Ende der Folge. Das stimmt. Ja. Aber du erlebst immer ein Problem und das du löst, aber dann immer noch. Aber einen Film guckst du zweimal, höchstens durchschnittlich. Aber ein gutes Sitcom, die kannst du immer gucken. Was? Weil es immer andere Geschichten sind. Ich glaube, man schaut sich eher Filme nochmal an, nicht, als Serien. Nicht die ganze Sitcom, aber du kannst dir mehr Folgen angucken, weißt du? Ich bringe immer wieder neue Folgen raus, wo ich danach genauso bin wie am Anfang. Ja, einfach nur, um Werbung zu verkaufen. Da ist ja nichts dahinter. Ja, genau. Ich bin eine Sitcom, die hauptsächlich für die Werbung zwischendurch da ist. Du willst ja mal irgendwas beenden. Du willst ja mal irgendwo hinkommen. Eine Aussage haben. Morgen muss ich zum Ikea, morgen muss ich neue Sachen kaufen. Morgen liebst du nicht? Ey, ich wollte in den USA unbedingt zum Ikea, weil ich dachte mir, wie geil. Weil man hat ja in den USA, also ich kann das nicht leugnen, ich habe manchmal so eine gewisse Form von Heimweh, weil es eine ganz andere Kultur ist. Und du vermisst manchmal einfach Dinge, die du kennst. Und es ist ganz normal, ganz menschlich. Und da ist einfach sehr viel sehr anders. Und manchmal das Gefühl zu gehen in einen Laden, den du kennst, und dieser Geruch, ist der, ich will wissen, ist der Geruch in Ikea Amerika genau der gleiche wie in Deutschland? Interessant, ja. weil es riecht, jeder Ikea in Deutschland riecht exakt gleich. Ich glaube, das ist auch der Erfolg von diesen ganzen Ketten, dass sie alle gleich sind. Auch alle Aldis sehen gleich aus, alle Lidl sehen gleich aus. Und alles steht da. Du hast einfach Bock, immer wieder dasselbe zu machen. Der Mensch ist einfach, wird alles wiederholen. Aber es stimmt, ich gehe von morgen zum Ikea und ich freue mich drauf. Es ist immer ein Erlebnis und man steht ja irgendwie, wenn man umzieht, steht man immer vor der Wahl, sich zu überlegen, soll meine Wohnung jetzt exakt genauso aussehen wie die von allen anderen oder individuell? Und am Ende sage ich mir, nee, die soll schon exakt genauso aussehen wie alle anderen. Ich habe genau diese Gläser, die auch hier stehen, die Gläser, die jeder hat. Diese Gläser, dieses erfolgreichste Design aller Zeiten einfach. Jeder weiß, welche Gläser ich meine. Die habe ich dann auch. Nee, ich glaube nicht. Doch, jeder weiß. IKEA-Gläser weiß jeder. Beschreibt mal jetzt gerade wo die Gläser, die ihr meint, die Florentin gerade meint. Ja, sagt das jetzt mal laut vor euch hin. Sagt mal jetzt, beschreibt mal gerade, welches Glas ihr meint. Und jetzt mal den Podcast an. Genau. Und dann schreibt mal in die Kommentare. Jetzt haben die schon angehalten. Das toll. Jetzt, was soll ich mir jetzt noch sagen? Hey! Macht mal noch mal wieder an. Weiter! Macht noch mal. Play! Wir warten kurz. Scheiße. Ja, die sind gleich wieder da. Leute, ist echt niemand. Wie leise es ist. Ist niemand mehr da. Wie leise es ist. Hör mal hin. Ist niemand mehr da. Wir sind völlig alleine. So, malt mal einfach auf die Gläser, die ihr meint. Oder sucht mal ein Bild raus und schickt uns das bei Twitter, Spotify, weiß ich nicht, Instagram und so. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die gleiche Vorstellung des Glases haben. Aber ich freue mich da auch drauf, immer, weil IKEA ist sowas. Aber auf der anderen Seite, ich habe IKEA schätzen gelernt, als ich dann eingezogen bin in meine Wohnung, weil es einfach alles günstiger ist und sehr einfach und du kannst es mitnehmen und aufbauen und du hast schnell Möbel einfach. Aber irgendwann nervt es. Irgendwann habe ich, nach und nach habe ich IKEA-Dinge wieder ausgetauscht durch ein bisschen wertigere, coolere Möbelstücke, die ein bisschen was hermachen, wo du einfach so ein bisschen die Individualität spürst. Ich verstehe schon, ja. Ich verstehe. Aber es hat auch immer sowas für einen Umbruch, ne? Man zieht um und dann fährt man zu IKEA und IKEA hat immer sowas von Neuanfang. So, jetzt geht's neu los und ich decke mich noch komplett neu ein und ich kaufe neue Bettwäsche und endlich alles. Endlich wieder Single, geil. Ja, cool, endlich wieder los, endlich kein Geld mehr, um das ich mir Sorgen machen muss. Irgendwie. Es geht einfach alles von vorne los. Aber du bist ja auch auf der Suche nach einer neuen Wohnung momentan. Ja, auf jeden Fall. Wir sind völlig im Umbruch. Ich weiß. In Boosted Board Reichweite oder was? Oder wo? Genau, das ist vor allem die Idee. Ich will jetzt hier näher an die Firma auch ran, ja. Weil es ist besser, weil ich muss immer, es ist morgens echt nervig, immer Bahn fahren und eine halbe Stunde lang bin ich unterwegs. Ja, muss ich ja jetzt auch, ne? Aber ich will mir ein Fahrrad holen. Ja, das ist aber so weit weg vom Dom. Nö, das ist 15 Minuten oder so. Ja gut, das ist schon eine Strecke, aber fährst du jeden Morgen Fahrrad, kommst du wach an. Aber das ist auch was, ich glaube, um deine Frage von vor 3 Stunden zu beantworten, ich wäre gern so reich, dass ich mir gute Möbel kaufen kann. So ein Eames-Chair. Weil dir ist es gar nicht wichtig, wie du wohnst. Mhm. Du hast auch kein Gefühl für Ordnung oder so, das ist scheißegal. Du ekelst dich auch nicht doll. Ich muss mich mit schönen Dingen umgeben. Also ich habe das Gefühl, dass meine Wohnung schön aussehen muss. Sonst werde ich unglücklich. Kauf dir einen Spiegel. Oh. Ich habe jetzt die Formel 1 für mich entdeckt. Was ein cooler Sport. Was für ein fucking langweiliger Scheißsport. Was ein cooler, geiler Sport. Ich finde das total beeindruckend. Alles daran ist beeindruckend, wirklich. Auch am Wochenende gab es einen enormen Crash direkt am Start. Und dann hast cool. du ja quasi der Fahrer, der die ganze Arbeit macht, und dieses Team. Gut, dieses Team macht vielleicht die ganze Arbeit. Aber dann hast du halt auch so einen Mechaniker, der einmal pro 90 Minuten Rennen rausrennen muss, einen Reifen in der Hand hat, drauf macht und wegmacht, möglichst schnell, und dann ist er durch. Dann ist er für den ganzen Tag durch. Und dann fliegt er mit dem ganzen Team weiter, mit so riesen, lächerlich riesigen Bussen, die gar nicht mehr aussehen wie Busse, sondern wie Häuser, fährt er dann irgendwie von Singapur nach Malaysia fürs nächste Rennen, wo er dann wieder einmal den Reifen draufschieben muss. Mhm. Machen die auch noch was anderes an dem Auto? Ich glaube, die halten da schon in Stand und er kümmert sich halt auch um die Reifen und analysiert vielleicht die Strecke, welche Art von Reifen man da braucht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Kümmert sich darum, dass genug Reifen. Früher mussten die auch die Reifen aussuchen und so. Mittlerweile haben die alle die gleichen Reifen. Hast du irgendeine Sportart, die du für dich entdeckt hast, oder ist es für eigentlich dich E-Sport, trivialer Bullshit? Dota eigentlich. Echt? E-Sport, aber ansonsten mehr eigentlich nicht. Der Rest interessiert mich nicht. Finde ich nicht so interessant. Aber tatsächlich, ich habe Gran Turismo habe ich früher gern gespielt. Irgendwie. Das fand ich schon interessant, dann so die Strecke so perfekt zu fahren und dann Hundertstel von Sekunden rauszuholen und so. Das hat schon Spaß gemacht, aber tatsächlich würde ich mir bei Formel 1 immer so denken: so, nee, Leute, verbrennt nicht so viel Benzin. Ja, man hat auch Elektromotoren. Ja. Ja, nicht nur noch, aber vor allem, wie langweilig dieser Sport wäre, wenn du einfach so schwebende Elektromotoren hast, die einfach kein Geräusch mehr machen, sondern Aber das ist das erste Boosted-Board-Rennen dann einfach. Mega geil. Und ich glaube, es wird unfassbar erfolgreich irgendwann mal, sind Drohnen-Racings. Habe ich schon lange prophezeit. Das ich glaube, das wird der nächste richtig krasse Rennsport. Ja, wenn die Leute sich auch richtig so ein bisschen Set-Design Mühe geben, dann so eine Eiswelt und so eine Vulkanwelt und wie bei so einem Minigolf oder so eine große Mühle dann so diese Quadrocopter. Also durchfahren. Mega geil. Quadruck oder Quadrocopter? Quadro. Quadro-Copter. Kann sowas sein, aber die sind halt irritierend laut. Ne? Unfassbar laut. Ja, aber Formel 1 fangen ja auch. Aber das ist geil. Ja, wenn du dann, cool. Wenn du dann die Drohnen, die fliegen, hallo, die fliegen schnell rum. Da gibt's halt im Wembley-Stadion, haben wir das, glaube ich, mal gemacht, da haben die das ausgebaut und halt rechts so kleine Hindernisse gebaut, wo man durch musste. Und dann haben die das halt gezeigt, so ein Split-Screens, was die Piloten sehen, die einfach so eine VR-Brille auf hatten und dann diese Drohne First-Person steuern. Das ist einfach unglaublich cool. Das ist einfach richtig cool. Und die können sich ja auch so berühren und dann fliegt eins raus und so weiter. Und dann kann ein Team das wieder reparieren und muss dann da wieder rein. Können auch so Bananen legen, wo die anderen dann reinfahren und dann ja, genau. aus der Bahn gesteuert werden. Richtig. Das ist richtig cool. Was war der letzte Sport, der ausgestorben ist? Wo die Leute gesagt haben, so, Leute, packt mal zusammen. Wir sind der letzte Verein. Hier ist Schluss. Gibt es einen Sport, wo es nur noch einen Verein gibt? Irgendwie so Hochball. Man muss den Ball möglichst hochwerfen. So, dann gibt es noch einen Verein in ganz Deutschland. Und die sagen, der Nachwuchs stirbt aus. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Clara. Clara ist die Einzige. Solange du noch Bock hast, machen wir weiter. Sie zahlt aber monatlich die Beiträge. Aber das war's auch. Sieht gut ist sie nicht. Clara wird jetzt auch älter irgendwie, hat jetzt auch angefangen, Clara kann den Ball nicht so hoch werfen. Die meisten Menschen, durchschnittlich können die meisten Menschen den Ball höher werfen als Clara. Der normale Mensch, der normale Passant kann den Ball höher werfen als Clara. Aber trotzdem gewinnt sie eine Goldmedaille nach der anderen, weil sie die fucking Einzige im Hochball ist. Danke, Clara, dass du sie wirft Sport auch die Technik, ihre Technik ist nicht mal gut. Herr Grevenfeld, ich möchte jetzt nicht mehr zum Training kommen. Was? Weil ich spiele Klavier und ich habe jetzt den Ronald kennengelernt. Was? Der macht mir schöne Augen und deswegen kann ich jetzt nicht mehr kommen. Das ist eine sehr eigentümliche Ausdrucksweise. Warum kannst du nicht einfach jetzt aufhören? Du bist unser letzter Nachwuchs. Wenn nach dir kommt gar nichts mehr, Hochball stirbt aus. Ich möchte nicht. Ich habe jetzt Clara. Noch in der Schule so viel zu tun. Bevor du weiter sprichst. Mit Alchemie und Arithmus und Arithrea, da habe ich so viel zu tun. Bevor wir in dieser unsicheren, ich weiß nicht genau, in dieser irgendwelche unsicheren Zeit wir uns befinden, aber nimm kurz diesen Ball, bevor du weiter sprichst. Nimm diesen Ball, werf ihn einmal nochmal, so hoch du kannst, und dann sag mir, dass du diesen Sport nicht weitermachen willst. Ich habe eine Prüfung, aber gut. Ist 11 Meter, das ist nicht so viel. Das ist nicht so hoch, Clara. Ich weiß auch nicht, wofür wir die letzten 5 Jahre getrainiert haben. Es tut mir leid, meine Arme sind so schwach. Mit dir stimmt der ganze Sport aus. Es tut mir leid. Hochball. Das war Hochball. Rest in peace. Ich frage mich 1408 bis 1609. Ich frage mich bei Ultimate Frisbee, warum man deinen Schlussstrich gezogen hat. Warum man da gesagt hat, das ist jetzt Ultimate Frisbee. Wo ist weiter geht's? Hyper Ultimate Frisbee? Die haben das Gefühl gehabt, sie mussten ihren Sport noch ein bisschen cooler benennen als die Abstufung. Es gibt Frisbee und dann Ultimate Frisbee. Ja, dazwischen gibt's nichts. Was ist denn mit Cool Frisbee, Super Frisbee, Mega Frisbee? Oh, meinetwegen Okay Frisbee. Ja. Meinetwegen auch Average. Average Frisbee. Ja. Wir sind die Average Leute, die mal ein bisschen rumwerfen so. Is there really nothing better Frisbee? Einfach sowas. Oh, Frisbee ist auch wenn diese Bewegung nicht so lächerlich wäre. Du könntest sie ja auch so andrehen, dass sie so um Leute herum. Ja, ja. Stefan wirft ja von oben. Stefan ist einer dieser. Ja, einer ist unser scheiß Kollege, den du immer zugeflogen ist für die Füße. Und er dann so von außen, diese Außentechnik. Ja. Oh, wie uncool. Und wir. Aber er hat schon echt hart geworfen. Er war schon stark. Er war schon echt gut. Und er hat das auch getroffen. Ja, das stimmt schon. Ja, Frisbee. Wir hatten immer diesen coolen Ring, diesen Xena-Ring. Ey, wir hatten mal diesen Ring. Den haben wir uns nochmal nachgekauft. Der ist mittlerweile auch weg. Aber dann haben wir auf dem Hof haben wir dann Frisbee gespielt. Muss man sich vorstellen. So ein schöner Sommertag. Wir sind rausgegangen, hatten nicht so viel zu tun. Haben uns zugeworfen. Hey, Florian, hier. Ja. Hab ich. Da. Zurück zu dir, Stefan. Was? Nein. Da kommt er. Nein. Er hat eine Linksdrehung gemacht. Ja. Eine Linksdrehung gemacht und ist dann zu den Nachbarn rüber, wo man nur so Bäume gesehen hat. Wir, ach shit, egal, komm, besorgen wir uns, finden wir schon. Wir uns beide auf dem Fahrrad, was nicht uns gehört, geschmissen und dann reingetrampelt. Und du bist auf so einem Damenfahrrad, so ein kleines Damenfahrrad, mit so einer Fahne hinten dran und wir sind losgeradelt. Ja. Und dann einmal um die Mauer rum, hinten an der Straße lang, dann wieder zurück. Und dann waren wir in einer ganz merkwürdigen Parallelwelt. Ganz, ganz kleine Menschen haben da gewohnt, das war haben wirklich, gearbeitet an einem ich Brunnen. Ich verstehe dieses, also alles war bewuchert, so moosartig, efeuartig bewuchert. Und dann waren da so kleine Häuser und die waren so flach gebaut überall. Ganz klein, auch alle nur einstöckig, so ganz klein und kein Mensch da. Und dann war niemand da. Und keine Autos, aber alle Fenster waren irgendwie offen. Also man hat das Gefühl, da war gerade schon jemand. Und dann sind wir dahin und dann lag unsere Frisbee, war nicht zu finden. Und am nächsten Tag bin ich nochmal hingegangen und dann stand die feinsäuberlich hingestellt an einem der Häuserwände. Ja, immer noch niemand da. Bei Familie Beutlin hat es dann vor die Tür gestellt. Mit Ringe haben sie es einfach. Und dann haben wir es wieder genommen, den Ring abgenommen. Aufgerissen. Ganz im Ernst, was war das denn für eine Welt? Was für Gargoyles haben da denn gelebt eigentlich? Ganz merkwürdig. Aber so, es gibt ganz viele Parallelwelten, von denen man nichts weiß. Das fand ich auch in New York so toll, wo gegenüber von uns diese orthodoxen Juden gewohnt haben. Und dann auch so ganz verschiedene Kulturen, wo man das Gefühl hat, da geht jemand gerade ein ganz anderes Business. Ja. Du machst so eine Karte an der Tür vorne kleben, so Peak Us. Und ich auch frage, okay, gut, was ist das jetzt genau? Und dann jemand so ein ganz anderes eigenes Business mit ganz eigenen Problemen, aber auch eigenen Lösungsansätzen. Das ist echt ganz verrückt, ne? Ja. Es gibt verschiedene Menschen auf der Erde. Das ist echt. Ich finde, wenn man mal die Erkenntnisse vom Podcast zusammenfasst am Ende einer solchen Bits. Eins ist größer als null. Das wow, stimmt wow, schon, ihr ja. habt schon recht, ihr habt schon recht. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon, stimmt schon. Ne? Ich habe einen Filmtipp rauszuhauen, weil ich wirklich nachhaltig beeindruckt bin von diesem Film. Du hast ihn auch gesehen, wir haben bei den beiden am Wochenende zufällig unabhängig voneinander gesehen. Geht auf jeden Fall. Und ich möchte euch da einfach bitten, das einfach zu machen und nicht davor nichts mehr durchzulesen. Einfach reingehen, einfach mal blind reingehen. Geht in Mother von Darren Aronofsky. Ein neuer Film. Mother, Ausrufezeichen. Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Und der kennt er vielleicht. Black Swan hat er gemacht. Noah hat er gemacht. Hi. Life of Pi hat er gemacht, American Pie hat er gemacht. House of Pies. Das ist der abgefahrenste Film, den ich jemals gesehen habe. So viel sei gesagt, das Kino war, ich habe mich gefreut, als jemand, der oft ins Kino geht und der sich oft über Leute abfuckt, die im Kino sind, war dieser Film eine Genugtuung. Weil ich saß da drin, habe diesen Film geguckt, genossen, auch nicht wirklich genossen, ich war auch teilweise echt verstört. Aber das ganze Kino um mich herum war so wütend, dass sie dafür diese 8,50 € ausgegeben haben. Mhm. Die waren so angepisst. Manche sind aufgestanden während der Vorstellung rausgegangen, was ich auch noch nie erlebt habe. Manche haben die ganze Zeit gerufen, was ein furchtbarer Film. Was ein furchtbarer Film. Wem sagst du das? Zu wem sprichst du? Da haben sie recht. Die ganze Zeit, dann Kinder wurden mit reingenommen, was ich gar nicht verstanden habe. Die wurden auch ganz schnell verstört rausgenommen. Das war einfach eine unfassbare Erfahrung. Und es war echt eine Genugtuung für mich, fand ich. Einfach mal so wütend, dass die Leute wütend gemacht hat. Ja, der Film wird auch sehr kontrovers diskutiert. Es gibt sehr viele sehr schlechte Bewertungen, auch irgendwie ein paar gute irgendwie. Es ist die auch Welt sehr, ist sehr viele sehr gute, ja. Ja, aber es ist schon mal interessant, dass er auch sowas auslösen kann. Sonst ist ja ein schlechter Film einfach langweilig. Ja. Aber es gibt auch Filme, also entweder so schlecht oder die einen einfach so beeindrucken, ohne jetzt eine Wertung zu haben oder einfach irgendwie. Ja, aber da muss man nochmal, ich finde, das ist auch so ein Film, den man machen, das Wertemuster, auch dieses 1 von 10 und so, was mittlerweile im Internet so gängig ist. Mhm. Immer mal so ein bisschen über den Haufen wirft, weil was ist daran jetzt, also dem würde ich da auf dieser Skala eine 10 von 10 geben, weil keine Ahnung, was die jetzt genau besagt, wie unterhaltsam der Film war, wie inwiefern das als ein Kunstwerk zu bewerten ist, als ein fucking Milestone, den man auf jeden Fall mal gucken sollte, ist ja die Frage. Also der wirft das alles so ein bisschen durcheinander. Auch die Art, die man über Filme spricht und auch dann bin ich mit Leuten aus dem Kino gegangen und mich nervt das immer einfach, wie die darüber reden, aber bei diesem Film fand ich so toll, den zuzuhören. Ja. Weil die alle so abgefuckt waren darüber und so sauer über diesen Film und auf das Kino und auf alles. Es war einfach interessant zu sehen. Das Kino hassen gelernt. Nächste Woche können wir mal über den Inhalt sprechen, einfach mal so ein bisschen. Mit Anna Frebel. Mit Anna Frebel. Die wahrscheinlich nächste Woche am Start ist. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben uns wieder zurück ins Game gebaselt. Und nächste Woche ist es soweit. Wir haben schon ein paar coole Fragen von euch. Wir haben schon ein paar coole Fragen von euch bekommen. Und die werden wir Frau Professorin Frebel stellen und über das Universum diskutieren. Ganz kurz mal ein Teaser. Ihr habt doch einfach einen kompletten Vollschaden. Fragen aus der Community waren zum Beispiel, was erhoffen Sie sich vom JWST? Dankeschön. Dann hier eine bisher unbekannte Klasse von schwarzen Löchern. Inwiefern beeinflusst die Erkenntnis die aktuellen Paradigmen der Galaxieformation, der Formation von großgaligen Strukturen? Habt ihr das sind doch nur Poser, die klatschen doch irgendwie. Wenn hoch, stellen wir die Fragen und sie sagt sowas wie, nee, das mag keinen Sinn ergeben gerade. Erde, Antimaterie, das höhere Macht. So, dankeschön. Das sind Fragen auf meinem Gibt Niveau. Gibt es Gott oder was? Gibt es einen Gott? Können wir drüber reden. Können wir drüber reden. Ich freue mich drauf. Es wird vielleicht das peinlichste, vielleicht das interessanteste, aber auf jeden Fall lehrreichste Gespräch, das wir alle jemals führen. Hast du ein Gespräch in deinem Leben geführt, auf das du zurückblickst und sagst so, wow, das war ein echt gutes Gespräch? Nee. Weil immer wenn es mir wichtig war, habe ich es verkackt. Mhm. Also gefühlt, weil dann steckt man so viel, da ist man auch so nervös und so. Ich habe halt, damals war ich ein Riesen, war ich so ein Dan Brown, ich hinterfrag Religion-Phase, wo ich so 14 war oder so. Fand ich das total cool, da kam halt so Illuminati raus und Sakrileges, fand ich alles ganz cool. Und dann habe ich, da gab es unsere erste Hausarbeit, mussten wir dann machen. Da habe ich dann mit einem Priester gesprochen und einem Wissenschaftler von CERN. Das war cool. Das war damals ein richtig cooles Gespräch, wo ich damals richtig beeindruckt war, weil ich den halt so Antimaterie-Sachen gefragt habe und so. Das war einfach ein cooler Typ von CERN einfach, der mit sau viel Ahnung hatte und ich mit meinen naiven Dan Brown-Fragen halt voll aufgelaufen bin. Aber fand ich auch einen tollen Film. Den ersten Film fand ich echt gut. Also natürlich ist das viel, da viel Bullshit Code. Und so. Ja, natürlich ist da viel Bullshit und so und Quatsch, aber als Film, ich mag auch diese Filme, auch so, dass so Neun Pforten und so fand ich auch einen guten Film und dann hier mit ja, wo Johnny Depp dieses Buch hat und so, was irgendwie so in Büchern und Bibliotheken und Sparrow. Auch so die purpurnen Flüsse und so. Oh, die purpurnen Flüsse mag ich auch total gerne. Irgendwie, ja. Richtig geiler Film. Purpurnen Flüsse, richtig Die mag ich Film. Richtig gern, ja. Jean Reno. Jean Reno. Ey. Oh, ist das Jean Reno. Vincent Cassel einfach sind richtig coole Leute. Ey, schaut euch heute mal einfach die purpurnen Flüsse an. Ich laufe noch andauernd auf ProSieben. Einfach so ein purpurnen Flüsse 1 und 2. Ah, 2 weiß ich nicht mehr, aber doch, die sind beide nicht schlecht. Mit dem Mönch? Oh, da kommt der Skeptiker Florentin. Nein, nimm ihn weg. Der Skeptiker Florentin ist da. Heckenscherne Florentin. Nee. Viele Leute haben Bilder von ihren Hunden geschickt, die reagiert haben auf unser Wef. Und tatsächlich hat es einen großen Effekt bei Hunden. Also anscheinend haben wir hier den Hundecode geknackt. Den Da Doggy Code. Oh Gott, das ist manchmal einfach nicht einfach. Es ist manchmal zu schwer. Manchmal stellst du dir selbst ein Bein. Doch manchmal lochst du ein. Im Sinne von Fußball. So ein Kinder. Ey, vor allem das. Lyrics, die sich selbst erklären. Ist Rolf Zukowski eigentlich jemand in so eine Pedofalle getippt? Also als jemand, der wenn du so viele Musik, Groupies hast, glaube ich, Musik tippst du automatisch Kinder. In diese Pornofalle. Glaubst du, er hat weibliche Fans, die mehr von ihm wollen, die aber erst 6 sind? Die dann so Hello Kitty-Unterhosen auf die Bühne werfen. Er so, Leute, das ist hochgradig illegal, die Fotos sind. Ich hab's berührt. Scheiße. Oh, naja, jetzt ist auch egal. Nee, aber Rolf Zukowski, dass der, also vor allem, der schreibt so viele Lieder mit so vielen Texten, dass da nicht mal so eine Zweideutigkeit rausrutscht ihm, wo dann der Verfassungsschutz auch sagt, so, ups, sorry, da müssen wir nochmal nachschauen. Und das in Musikvideos, gibt es eigentlich Musikvideos zu Rolf Zukowski? Ja, klar. In der Weihnachtsbäckerei, wo klar. So Puderzucker über so Kinder streut und dann so ableckt? Gibt's das? Und dann das so, würde ich gern sehen. Der Zuckerüberguss durch den Raum fliegt in Laras Gesicht. Ich schau mal. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Schweinerei. Zwischen Mehl und Milch hat so mancher Knilch gleich mein Riesenschwengel in der Hand. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich Volker Sufo auf dem Index. Ey, aber bald ist ja wieder Weihnachtszeit. Ich habe richtig Bock auf Weihnachten. Und ich freue mich, wenn die Flocken wieder vom Himmel strömen und der Plätzchengeruch durch die Straßen weht. Ich habe richtig Bock drauf. Endlich ist die Sonne weg. Ja, geh mal, Alter. Nee, 19 Sekunden ist frei. Das ist einfach falsch. Ist einfach 19, es werden immer mehr. Es waren mal 3 Sekunden. 4 Minuten gehen. Nee, aber nicht. Moment, aber ich glaube, wenn. Doch, tatsächlich gibt es so eine Regel. Nein. Doch, gibt es wirklich. Ich habe wirklich von jemandem gehört, dass das diese Regel Bullshit ist. Ich bin ein Genie, ich weiß Dinge. Du musst deine Bachelorarbeit nicht immer hochhalten. Hast du die immer dabei, oder? Ja, was? Da steht drauf: Bachelor of Arts. Ja, 4,3. Was ist das für eine Note? Of Arts. Ist eigentlich of Arts ist auch schon, vielleicht so of Science. Noch hier hat jemand of Science. Der hat schon gewonnen. Aber Journalismus ist weder Science noch Arts, von daher, fuck it. Vor allem, angenommen, es würde gehen, diese 19-Sekunden-Regel, dann könnte man es mal wieder ausmachen und dann wieder anmachen. Das Video ist weird. Natürlich ist es weird. Bauen wir mal einen Schneemann dieses Jahr? Erstmal so einen richtig großen Schneemann bauen. Erstmal müssen wir Das machen wir, in diesem Winter machen wir dich fit genau lustig, weil dann beginnt die Hallensaison. Skifahren. Ich dachte, wir gehen schön powdern. Du auf dem Boosted Snowboard? Nee, ich bin klassischer Skifahrer. Ja? Ja. Snowblader. Bist du Snowboard oder Skifahren? Klar, Snowblader. Schön du powdern. Kriegst mit deinem massigen Körper doch das Ding gar nicht rumgerissen. Was? Snowblades ist genau dafür da. Snowblades? Die sind kurz. Die sind 99 Zentimeter lang. Diese Schuhe, Schlittschuhe meinst du? Nein. Snowblades sind Ski, die 99 Zentimeter lang sind. Warum nicht die 100? Ab einem Meter braucht man so eine Gebinde. Binde, Bindung. Nee, wie heißt das? Bindung. Ja, eine Skibindung. Ja. Auf jeden Fall, Snowblades sind eine heiße Scheiß, Leute. Haltet eure Augen auf. Nächste Woche geht's weiter mit Anna Frebel. Wir freuen uns sehr darauf. Und Stefan wird weiterhin trainieren. Ja, und wir haben vergessen, die Emojis zu pitchen. Ah, Scheiße. Das machen wir nächste Woche. Und ich habe noch 8 Themen auf der Liste. Ich weiß nicht, wir haben so rumgespart, Leute. Naja. Das machen wir nächste Woche mit Anna Frebel. Vielleicht hat sie auch. Das machen wir danach einfach. So ein LHC. Das ist eigentlich ein großer Donut. Im Grunde ist es ein großer Donut. Vor allem, apropos, wo gerade Bachelorarbeiten sprechen, ein Kumpel von mir hat einen Physik-Bachelor gemacht und hat einfach, die haben so einen kleinen LHC gehabt bei sich. Und hat er einfach Versuche damit machen können und hat irgendwie was entdeckt, was irgendwie nachhaltig die Menschheit beeinflussen kann. Wow! Weißt du auch nicht mit meinen Viral-Fucking-Videos? Naja. Viel Spaß, macht mal, bringt Leute mal was bei, guckt mal, schreibt mal ein Buch auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.